Sophie, sie war ein gutes Kind, nur spielen konnte sie nie. Ihr Vater war im Knast, die Mutter war verzweifelt und greift zur Flasche und die Familie darunter leidet. Sophie sorgt für ihren kleinen Bruder, sie war ein Engelskind, nur hat das niemand gesehen, waren alle blind. Die Mutter lag besoffen, nörgelt in der Waschküche. Sophie deckt sie zu und beschließt, dass sie abhauen muss. Zusammen mit dem Bruder, Hand in Hand, laufen sie die Straßen entlang. Lang war der Weg in die Freiheit, schlussendlich zu kommen und sicher unverschwommen. Den Bruder weinend in den Armen und die Augen einer Kämpferin. Gehen sie durch die große Stadt und suchen nach Helfen. Doch alle hetzten, ohne die zwei zu beachten. Das war der Grund, warum Kriminelle sich über sie hermachten. Sophie, sie war erwachsen, kämpfte für Kinderrechte draußen auf den Straßen. Der Bruder war gestorben, ohne ärztlichen Rat. Weil sie auf den Straßen lebten, war ärztliche Hilfe karg. Wäre der Vater kein Krimineller gewesen, wäre das nie passiert. Doch Sophie lernte daraus und ist auf Gesundheit von Kindern fokussiert. Eine Hilfsorganisation hatte ihr geholfen, doch dem Bruder hatte deren Hilfe nicht gegolten. Nun ist Sophie liiert, führt ein normales Leben, würde alles aufgeben, um den Bruder wiederzusehen. Doch das Schicksal war halt so, 1000 Kinder auf der Straße leben. Wäre der Vater kein Gangster gewesen, würde der Bruder noch leben. Irgendwann sieht man einfach auch Leute, die einem wirklich wichtig sind, die wegsterben.